Hallo und herzlich willkommen zum 22. Conncast. Heute haben wir uns als Thema die OFAs 1 bis 5 ausgesucht. Und ja, das kann ich natürlich nicht alleine machen. Neben mir sind noch dabei Christian. Hallo. Und auch dabei ist heute Manuel. Hi. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal ohne große Umschweife zum Thema. Und zwar, ja, direkt nach der Musik. So, okay. Ja, los geht es dann natürlich mit der ersten OVA oder OFA, wie man sie auch nennt. Original Animation Video. Genau, Christian. Umgekehrt, Original Video Animation. Echt? Original Video Animation? Das wollte ich dir gerade loben, dass du das weißt. Nee, es heißt ja auch nicht OAV, sondern OVA. Okay. So, da wir diese Diskussion beendet haben, kann ich jetzt anfangen, oder? Ja, genau, Manuel. Fang mal an. Okay, dann fange ich mal mit der ersten OVA an. Und die heißt Con vs. Kid vs. Yaiba, der Krieg oder der Kampf um das heilige Schwert. Und das Besondere vor allem an dieser OVA, ganz am Anfang gesagt erstmal, ist, alle drei Hauptcharaktere der Manga-Serien von Gosho Aoyama sind da eben vertreten, eben Conan aus Detective Conan, Kid, Kaito Kid kennen wir ja wohl auch. Und Yaiba, das war Gosho Aoyamas erste Manga-Serie, die er irgendwann in den 80ern gezeichnet hat, oder jedenfalls sehr, sehr früh. Und ja, und sie fängt eben damit an, dass Mitsuhiko in der Schule Con eine Tüte mit Mangas mitbringt, weil Con ihn drum gebeten hatte, weil er sich welche ausleihen wollte. Und nach der Schule gehen die Detective Boys nach Hause, beziehungsweise zu Con, weil sie wieder ein Videospiel spielen wollen von Carmen Yaiba. Und auf der Straße treffen sie eine Wahrsagerin. Und das ist diese Wahrsagerin ist Akako aus Kaito Kid, die wir vermutlich auch alle kennen aus aus Kaito Kid Folgen. Und die Wahrsagerin prophezeit, dass an einem Ort, wo ein Geier, ein Tiger und ein großer Frosch sind, etwas passieren wird. Und hinterher verschwindet die Wahrsagerin einfach. Und als die Detective Boys dann in der Detektei sind, erfahren sie, dass Kogoro Auftraggeber hat und er soll ein wertvolles Schwert für eine Familie vor Kaito Kid beschützen. Und ja, und dann gehen sie eben zu diesem Anwesen der Familie. Und da gibt es tatsächlich eine Oma, die noch kleiner ist als Conan. Das ist irgendwie lustig. Und dann gibt es da einen Jungen, der heißt Yaiba. Und der ist eben dieser Hauptcharakter aus Gosho Aoyamas Manga-Serie. Und der will das Schwert beschützen. Der ist eben ein Schwertkämpfer und der will das beschützen. Unbedingt. Und diese Oma will, da ist eben Inspektor Nakamori und diese kleine Großmutter wirft Nakamori raus, weil sie ihn nicht da haben will und will Kogoro eigentlich auch nicht wirklich da haben, aber ihre Verwandten, die alle da sind, die möchten eben, dass Kogoro das Schwert beschützt. Und die Detective Boys sind natürlich auch mitgekommen und die finden im Garten einen Tiger, einen Frosch und einen Geier. Das sind aber nur kostümierte Leute, die Kids später verwirren sollen. Und Conan kommt mit der Oma, mit dieser Großmutter mit in ihr Zimmer, weil sie ihn ein bisschen herumführen will. Und da sieht er Paikaru. Und dann fragt er sie, ob er etwas kriegen kann, weil er angeblich erkältet wäre. Er will aber nur zu Shinichi werden, war ja klar. Aber sie gibt ihm nur eine alte Familienmedizin gegen die Erkältung. Und Con bekommt auch von dieser Medizin auch wieder dasselbe, dieses Herzpochen, dieses Gefühl, als würde er sich zurückverwandeln. Verwandelt sich aber noch nicht zurück. Und er will noch mehr trinken, aber da kommt Ran rein und denkt, er hätte Alkohol getrunken und schleift ihn weg, während Kogoro sich mit einem anderen Familienmitglied betrinkt. Und dann kommt Kit angeflogen und ja, ko kommt eben zu diesem Anwesen und ja, den Rest soll ich ja weglassen, weil Philipp sich für heute gewünscht hat, dass wir bei den OVAs offene enden lassen sollen. Nicht wahr, Genau, Philipp? damit ihr auch vielleicht nochmal die Chance habt als Hörer, dass nicht euch die ganze Handlung gleich vorweggenommen wird, sondern dass ihr dann auch noch euch die OVA selber angucken könnt. Und falls ihr die OVA schon gesehen habt, könnt ihr euch das Ende sicherlich denken. Da haben wir jetzt mit dem Anfang der Handlung nochmal einen kleinen Hinweis gegeben, worum es denn da geht. Und das Ende werdet ihr dann schon kennen. Oder wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr euch dann die OVA ja nochmal angucken und das dann Ende dann erfahren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter Ja, mit OVA genau. 2. Ich glaube, Manuel, das machst du auch, ne? Ja, richtig. Zwar nicht freiwillig, weil ich die eigentlich nicht mag, aber ich finde die ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Aber na gut. Also die OVA 2 heißt 16 Verdächtige. Und da geht es darum, dass eine kleine Feier in einer Villa von Shiratoris Familie stattfindet, weil Shiratori feiern will, dass die Villa endlich fertig gebaut ist. Und sie sind eben insgesamt zu 16. Neben Shiratori sind noch da Ai, Konnen, Kokoro, Ran, Professor Agasa, Megure, Takagi, Sator, Heiji, Kazuha, Ran, Sonoko, Mitsuhiko, Genta und Ayumi. Also sind eigentlich alle Haupt- und eigentlich alle Hauptcharaktere vertreten. Er zeigt ihnen eben seinen großen Weinkeller, weil er ein Weinsammler ist. Und er hat ein extra Regal für speziell teure Weine. Und er hat auch einen Wein, um den es auch hier besonders geht in der OVA, ausgesucht für die Feier, den sie trinken wollen. Nämlich ein Chateau Latour 1961. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich kann kein Französisch. Und ja, und die Detective Boys, also Genta, Aimee, Mitsuhiko, wie sie nun mal sind, beschließen das Haus zu erkunden und laufen ein bisschen eben im Haus rum, während Ran, Heiji, Kazuha und Kon einen kleinen Spaziergang machen. Dann kommen sie eben nach einer Zeit wieder zurück. Und dann gibt es Essen. Dann will Shiratori eben den Wein holen zum Essen. Und der Wein liegt eben, also die Weinflasche liegt zerbrochen im Keller. Und alle vermuten eben, dass irgendjemand ihn absichtlich runtergeworfen hat. Und es stehen. Und die Detective Boys geben eben auch zu, dass sie da in dem Weinkeller da waren. Und Shiratori verdächtigt eben Takagi. Und dann versuchen eben Kon und Heiji und alle versuchen eben das zu lösen. Und die Detective Boys bemerken dann noch, dass sie vorher eine Weintraube im Weinkeller fallen gelassen haben und die weg ist, also nicht mehr dort liegt. Und Con und Heiji finden dann eben die Lösung heraus und das soll ich ja wieder mal und lösen das eben vor allen auf und das soll ich ja wieder mal weglassen. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit OVA 3. Und da sind Colin und Ran sind zu Besuch bei Heiji und Kazuha in Osaka und die sind auf Sightseeing-Tour und schauen sich eben Osaka ein bisschen an. Da ging mir erstmal der Heiji richtig auf die Nerven und Colin ging er wohl auch auf die Nerven. Mit seinem Osaka ist toll Gelaber und Kazuha auch. Also die fühlen sich beide da richtig wohl. Und auf jeden Fall auf ihrer Tour treffen sie dann drei Kinder, die schauen genauso aus wie Mitsuhiko, Ayumi und Genda. Also fast so aus schauen die. Aber haben ein bisschen andere Namen, also die Namen sind eigentlich fast gleich. Und Ja, und vom Verhalten her sind sie halt ein bisschen anders. Auf jeden Fall haben sie Heiji erkannt und angesprochen. Die meinen, ja, das ist doch dieser Oberschülerdetektiv da, Heiji Hattori. Und auf jeden Fall haben sie dann erzählt, dass sie jemanden suchen. Und dieser Kerl, den sie suchen, heißt Satoshi. Und die sind versetzt worden von dem, weil er spielt an einem geheimen Platz, spielt er. Und die Hinweise waren eben, dass an diesem geheimen Platz sich irgendwie eine rote Linie trifft und Dinosaurier irgendwie trifft aufeinander und so weiter. Und dass er irgendwie dass dieser Platz trotzdem traurig ist. Und auf jeden Fall machen sie sich dann auf die Suche nach diesem Platz und fahren eben rum und dann meinen sie gleich, ja, diese rote Zug, da ist gemeint, diese Zuglinie und sind auf den. Fahren die da durch und dann haben sie auf jeden Fall, als sie in diesem Zug saßen, haben sie dann draußen an einer Station, also haben sie dann draußen auf einmal die Polizei gesehen und die Polizei war auf der Suche nach Bankräubern, die bewaffnet sind und anscheinend sehr gefährlich sind und da war eben ein Wagen von den Bankräubern, also die haben da Wagen getauscht an diesem Platz, wo die Polizei gesehen haben und dann fiel eben auf, dass da lag so eine Haarspange rum. Haben sie jetzt Beweis eingesammelt und die so aussah wie Ayumi, hatte eben auch eine Haarspange von dem Satoshi und dann war eben klar, irgendwie muss er sie da, also irgendwie sind die sich da ähnlich, also haben die sich da getroffen da oder also irgendwie so, auf jeden Fall ist dann klar, dass Satoshi anscheinend in Gefahr ist und anscheinend in den Händen von denen ist und ja, dann müssen sie natürlich sich noch dringender auf die Suche machen, weil die ja ziemlich gefährlich sind und anscheinend bewaffnet sind und machen sie sich dann weiterhin auf die Suche und sind dann in einem Museum, wo ein Dino drin ist, aber das war die komplett falsche Fährte und auf jeden Fall fiel dann eben Colin als die Karte von den Zuglinien auf den Boden gefallen ist, fiel Colin eben auf, ah, die Zuglinien schauen ja genauso aus wie ein Dino oder wie ein T-Rex oder sowas, keine Ahnung. Und dann sind sie eben da zu der Hand von diesem Dino hingefahren und ja, und dann kommt eben die Begegnung zwischen den Bankräubern und Conan und Heiji und wie das natürlich ausgeht und wie sie es überlisten und ob die Geisel vielleicht schon tot ist, was bei Conan sehr unnormal ist, aber ob das so ist, dann das seht ihr dann, wenn ihr es selber anschaut. Den OVA 3. Ja, und dann mache ich auch gleich weiter mit dem vierten OVA oder UAV oder wie das jetzt auch immer heißt. Da hat mich jetzt Manuel komplett aus der Fassung gebracht vorhin. Und zwar geht es da. Muhahaha! Und ganz am Anfang, also OVA 4, nun mal dazu, das ist keine rein ausgedachte OVA von den Anime-Machern, sondern. Die haben wir schon mal durchgesprochen, auch hier im Conancast. Die war im vierten Band vom Kaito Kid Manga drin, die Story. Zumindest zum großen Teil. Also kleine Änderungen gibt es zwischen Manga und Anime. Zum Beispiel, dass Conan komplett draußen ist aus dem Manga, Kaito Kid Manga. Da war der gar nicht, ist der gar nicht aufgetaucht. Und ja, kleine Änderungen. Eigentlich ist es ja die Hauptperson. Und ja. Und jetzt eben zur Handlung mal von dem OVA. Am Anfang sieht man eben Kaito Kid, wie er einen Edelstein in der Hand hält, einen riesigen, und dann eine Frau, die eine Waffe auf ihn richtet, und Kaito Kid schaut auf den Edelstein, lässt ihn fallen und verschwindet durchs Fenster, und das Ganze sieht man eben, dass das Ganze in einem Zug gespielt hat, und ja, auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall, diese Frau war Königin Elisabeth und dieser Edelstein, den er in der Hand hielt, Kaito Kid, war eben der gefälschte Topas. Also Kaito Kid hat sofort gesehen, dass er gefälscht ist und es abkaut. Aber dass der sich nicht so leicht zufrieden gibt, das weiß natürlich jeder und deswegen, und dann auf jeden Fall waren zufällig Conan und Ran im Zug und Kaito und Aoko waren auch im Zug. Also. Und zufällig, also kann wieder ein Duell werden zwischen den beiden, zwischen dem Detektiv und dem Dieb. Und auf jeden Fall versucht dann Kaito eben, Kaito und Aoko übrigens in den Raum zu kommen, wo diese Königin eben ist. Und natürlich ist da Kommissar Nakamori und so weiter. Und die ganzen Polizisten wimmeln da natürlich. Weil wenn es um Kaito Kid geht, sind die natürlich alle dabei. Und ja, Kaito und Aoko schaffen es dann wirklich in Zug zu kommen, irgendwie durch Kontakte oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die beiden dann, also Kaito übrigens noch in Zivil und nicht in seinem Mantel und noch nicht weiß angezogen. Und auf jeden Fall sind die dann drin und Kaito ist natürlich die perfekte Situation, da kann er natürlich suchen, wo vielleicht die Kristallmutter, so heißt dann eben der Edelstein, versteckt ist. Und schaut eben alles durch und sucht eben und eben dann der Sohn von der Königin Elisabeth eben weiß wo er, oder beschützt ihn eben oder weiß wo er versteckt ist, aber drückt nicht mit der Sprache raus und der wird nämlich später nochmal eine Hauptrolle spielen quasi und eine wichtige Rolle in dem OVA einnehmen. Und ja, und währenddessen ist Conan eben belauscht worden mit seinen Schlussfolgerungen und so weiter, also und wie er sich mit dem Sohn von der Königin Elisabeth unterhalten hat über den Edelstein und dass er geklaut werden will und so weiter. Und da hat eben ein Mann ihn Conan belauscht und dieser Mann ist eben der Mörder von Kaidos Vater anscheinend oder gehört zumindest zu der Organisation, die Kaidos Vater getötet hat. Und ja, das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannend und ja, auf jeden Fall gehen dann auf jeden Fall die Lichter mal kurz aus oder wie auch immer, bei Kaito Kid ist es ja immer so, der Stromausfall plötzlich und so weiter und auf jeden Fall geht's wieder an und dann auf einmal stehen da ganz viele Gläser mit Eiswürfel drin und da merkt man dann eben als Zuschauer schon, die hat wahrscheinlich in das Glas den Edelstein versteckt, das davor Professor Nakamori in der Hand hielt und was draus getrunken hat wahrscheinlich oder eben ein anderes Getränk, das da rumstand. Irgendwo war der Edelstein drin und anscheinend hat der Kaido als Lichtauswahl einfach mal komplett ganz viele Gläser hingestellt mit großen Eiswürfeln drin und so weiter. Und ja, dann sucht die Königin, dann denkt die Königin, vielleicht ist der Edelstein weg und dann suchen sie wie wild die ganzen Polizisten nach dem Edelstein und die Königin hält ihn dann auf einmal in der Hand und hat ihn gefunden und Kaito Kid schießt dann ihr mit seiner komischen Waffe, wo Karten rausschießen, wo wir Spielkarten rausschießen, den Edelstein aus der Hand und hat ihn und nimmt ihn mit aufs Dach. Also er flieht dann eben aufs Dach, springt eben aus dem Zug durchs Fenster und ist dann weg auch anscheinend, aber er ist auf dem Dach. Und dann auf jeden Fall oben sind dann auf jeden Fall oben, genau, dann will der kleine Philipp da, dieser Sohn von der Königin Elisabeth, möchte dann eben den Edelstein zurückholen von Kaido. Und ja, und neben ihm ist dann dabei dieser komische Mann da, Snake heißt der, dieser Mann von dieser Organisation. Und ja, und richtet dann auf einmal eine Waffe auf den kleinen Philipp und stellt als Bedingung eben, dass ihm nichts passiert, dass er den Edelstein haben will und so weiter. Aber wie das Ganze natürlich ausgeht, ob Philipp den Edelstein zurückholt, ob Philipp überhaupt die Situation überlebt, das seht ihr dann, wenn ihr die OVA anschaut. Aber jetzt macht dann Philipp gleich mal weiter, also scheint er ja noch zu leben mit seiner OVA 5. Schönes Wortspiel. Ja, die OVA 5 und nicht OAV 5 dreht sich um Kogoro und die Detective Boys wieder einmal. Und zwar gibt es ein Schulprojekt, das von Fräulein Kobayashi angefangen wird. Ja, Kobayashi taucht ja später auch wieder auf. Hier macht sie jetzt ein Schulprojekt mit den Detective Boys und der ganzen Klasse 1b der Teitan Grundschule. Die sollen sich einen Beruf genauer angucken, nachdem sie einen Exkurs gemacht hatten in das Bakerviertel. Sollen sie sich da jetzt einen Beruf aussuchen und den Besitzern von irgendwelchen Läden ein paar Fragen stellen. Und da suchen sich die Detective Boys natürlich gleich Kogoro Mori aus, der ja auch in diesem Viertel wohnt. Und ja, dann begeben sich die Detective Boys zu ihm hin und stelle ihm ein paar Fragen bezüglich seines Detektivdaseins. Ja, und als es ihm dann zu nervig wird, geht er einfach raus und folgt dann seinem Auftrag, den er bekommen hat. Und zwar ist das der, dass er eine Frau beschatten soll. Das macht er eigentlich ganz unauffällig und die Detective Boys freuen sich immer, wie gut er das eigentlich macht, obwohl er eigentlich ja voller Loser ist. Und das sieht nur so ein bisschen toll aus. Und die Detective Boys sind natürlich so naiv und denken, dass das alles geplant ist, was Corona da für Dummheiten anstellt. Ja, auf jeden Fall wird dann die Frau irgendwann entführt und dann gibt es eine Verfolgungsjagd. Mittendrin stellen dann auch noch die Detective Boys und Kokoro fest, dass die Frau eine wie nennt man das denn? Dass sie einen Geisel freikaufen soll für 10 Millionen Yen und ja, sie gibt sich dann zu denen hin und Kogoro und Professor Agasa, der auch noch dazu stößt, die versuchen dann ihr unauffällig zu folgen und dann kommt die Frau am Ende in eine Hütte an, wo dann auch die Entführer da sind und die Geisel. Ja, die Geisel. Ja, und Kogoro tritt dann auf und wie das Ganze dann endet, ob dann die Geisel noch gerettet wird und was mit der Frau passiert und ob Kogoro das Ganze alles klären kann und ob er auch überlebt. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr euch die OVA anguckt. Ich will jetzt hier nicht spoilern und ja, soweit dann zur OVA 5. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir noch ein bisschen über die ganzen OVAs diskutieren. Nicht nächste Woche, sondern irgendwann gibt es nochmal die restlichen 6 bis 10 alle mal in einem Concast zusammengefasst, aber dieses Mal bietet der zeitliche Rahmen einfach nicht mehr und deswegen haben wir uns auf die ersten 5 beschränkt. Jetzt würde ich aber mal sagen, diskutieren wir noch einfach mal ein bisschen und ja, ich würde euch gleich mal fragen, welches ihr denn von diesen 5 als die beste OVA einstuft. Was habt ihr Also, dafür Interessen? ich finde die OVA 1 am besten und weil irgendwie ist es voll witzig und das Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Figuren von Gosho Aoyama, obwohl ich eben den, wie heißt dieser komische Typ, Kai, nee, Jaiba, meinst du? Jaiba, genau, den kenne ich zwar nicht aus dem Manga, also ich kenne den Manga nicht von Gosho Aoyama, aber ich fand es trotzdem voll cool und ja, ich fand dieses Zusammentreffen echt cool und irgendwie witzig, aber ja, und vor allem die überraschende Auflösung dann, dass das Ganze, ach so, das darf ich ja nicht sagen, und ja, also irgendwie ist das cool gemacht, auf jeden Fall ganz witzig und hat mich sehr gut unterhalten und ist ja irgendwie viel kreativer gemacht als die anderen OVAs, weil die teilweise, also manche sind wirklich nicht so gut zum Se Anschauen oder nicht so unterhaltsam. Ja, ich kann ja mal sagen, also die erste OVA, die finde ich eigentlich überhaupt gar nicht so gut. Ich weiß nicht, was du jetzt daran so toll findest. Irgendwie fand ich die Auflösung am Ende, das wird alles irgendwie so verwirrend und also mir gefällt das irgendwie gar nicht. Also mir persönlich am besten gefällt jetzt die zweite OVA, obwohl Manuel vorher gesagt hatte, dass er die total langweilig findet. Ich habe die Auflösung selber noch nicht geguckt, ich habe erst die Hälfte davon gesehen. Muss aber sagen, dass es mir eigentlich sehr gefallen hat, wie die da. Dass das nicht so mal so ein großer Fall ist, sondern auch, dass auch mal so kleinere Fälle gezeigt werden. Und ja, wie gesagt, die erste fand ich eigentlich mit die schlechteste. Ja, das ist eigentlich meine Meinung zu den OVAs. Ich finde es nett, dass sie, ja, die zeigen eigentlich mal eine andere Seite von Detektiv Conan und ja, finde es toll, dass es sie gibt, aber einige sind eben nicht ganz so sehenswert, finde ich. Also, das ist eigentlich auch Geschmackssache, würde ich sagen, was man denn guckt und was nicht und was man toll findet und was man mag. Ja, Manuel? Ja, der Philipp hat's ja gerade schon gesagt. Ich finde die zweite, ehrlich gesagt, stemmt langweilig. Weil zu der fünften kann ich nicht viel sagen. Die habe ich noch nicht gesehen. Hört sich aber ganz interessant an. Aber ich persönlich finde die erste und die vierte am besten. Ich finde wirklich die erste, auch vor allem die erste eben, weil die ist wirklich echt witzig gemacht und so, finde ich am besten. Was soll ich noch viel dazu sagen? Was sagt ihr denn zur dritten OVA mit dem vermissten Kind da oder was das war? Also Ja, die ist auch ganz gut, aber ich finde die erste und die vierte sind besser. Meine Meinung eben. Also ich ja, ich habe ja meine Meinung schon kundgetan. Also Jetzt findet Manuel auch noch die erste OVA gut. Ich weiß gar nicht, was daran so toll ist. Also, was findet ihr denn daran so toll, wenn ich mal fragen darf? Ja, Also. die ist voll cool gemacht, die ist voll witzig gemacht und so. Und, nee, Kann ich nur zustimmen. ich finde es echt cool mit diesen komischen Viechern da, die rumhupfen dann da. Was ist das, so ein Löwe und so weiter. Ja, das hat aber gar nichts mehr mit Detective Conan zu tun, finde ich. Und dann auch Ja. trinkt er einfach diesen Saft da und dann wird der auf einmal wieder groß und dann, was ich denn? Das ist ja irgendwie. Entspann dich mal, ey. Das muss ja nicht so viel mit der Story von Detective Conan zu tun haben, sondern die OVA sind ja sowieso bloß als Special gemacht und so Unterhaltung gemacht, also allein dadurch, dass es vielleicht ein bisschen witzig sein soll und so weiter. Und ich finde, die OVA 1 hat das Ziel am besten erfüllt von den ersten 5 OVAs, die wir heute durchgesprochen haben und ja. Nie, Ja, wir sind uns sowieso nie gleicher Meinung. Wir vertreten immer unterschiedliche Meinungen. ja, genau. Also dann besprechen wir irgendwann nochmal die OVAs 6 bis 10 und ich denke mal, jetzt gibt es ja auch nicht mehr viel zu sagen zu den ganzen OVAs. Also dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Outro und besprechen dann noch ein bisschen was so über, ihr wisst ja, Outro eben. Okay, dann bis gleich. So, willkommen im Outro. Halli, hallo. Okay, Christian, was hast du gemacht? Unser Outro-Experte. Der fragt total, mich total gezielt und dabei weiß er ganz genau, dass ich letztes Wochenende auf der Konichi war. Und deswegen euer Cast übrigens zu spät kam. Entschuldigung. Wir müssen uns nochmal entschuldigen, Christian. Entschuldigung. Okay, dann leg mal los. Also, ich war auf der Konichi und da laufen ganz viele verkleidete Leute rum, also wirklich 70% würde ich jetzt mal einfach so nennen. Das ist wirklich krass, einfach wie viele Cosplayer da sind und wie viele Leute es dahin zieht. Und boah, ich bin total erstaunt und baff ist man dort. Und ich habe da auch einige Kaito Kid Cosplayer gesehen. Die Bilder davon habe ich noch nicht mal Philipp zukommen lassen. Skandal! Ja, Ja, her und. damit. Ja, ich renne den Leuten da mal hinterher und sag mal, hey Kairo, ich will ein Bild von dir und so weiter. Das ist total. Ich will ein Bild von dir. Ja, Okay. man muss ja die Leute irgendwie ansprechen und auf Kairo hören die Kaido Kid Cosplayer komischerweise schon. Und ja, und da habe ich einige Szenen, als zum Beispiel den Stand von Kase, da habe ich übrigens ein Poster von Philipp mitgenommen. Komisch, ey. Danke nochmal. Ja, du hast es noch nicht. Trotzdem, ich bekomme es ja noch, hoffe ich mal, für dich. Dann habe ich mich mit Leuten von Kase ein bisschen unterhalten und ja, und ich habe mich natürlich total gewundert, also anscheinend gewundert, ich habe die natürlich darauf angesprochen, dass da noch gar nicht der Detective Conan Film 14 zu haben ist, der ja schon am April in japanischen Kinos angelaufen ist und das geht ja mal gar nicht. Und die haben dann natürlich gemeint, aber sie kaufen den natürlich trotzdem, weil das wäre einfach nur blöd, den nicht zu kaufen, weil anscheinend der sehr gut geht, die anderen Filme, und die da mit total zufrieden sind mit den Verkaufszahlen. Und auf jeden Fall, wenn sie ihn kaufen und sobald er eben zu haben ist, diese Lizenz und Dann spielen ja. Sie natürlich uns zuerst Informationen zu, damit wir als Erste exklusiv darüber berichten können. Nein. Naja, vielleicht. Also, schauen wir mal an der Frankfurter Buchmesse. Da bin ich und Philipp und Manuel und einige andere aus dem Forum sind da. Da können wir ja nochmal zu Kassé gehen und nochmal vielleicht fragen, ob da schon Näheres bekannt ist. Sind die da auch? Ja, ich denke schon. Also, ich bin mir fast sicher. Kassé Muss ich oder. nochmal nachfragen. Das wäre ja geil. Ich wollte die immer schon mal treffen. Ja, auf jeden Fall. Und. Natürlich ist das Ganze voll die Geldmache eigentlich, die Veranstaltung. Also an jedem Standort eigentlich nur verkauft und ansonsten an Programm gab es schon ein wenig was zu sehen, ein paar Filme und darunter auch der Detektiv Conan Film 13 und es ist mal richtig cool, so mit Kino-Feeling, mit anderen, ganz vielen anderen Zuschauern eben an Filmen zu schauen, den man normal nur zu Hause alleine sieht oder eben, ja genau eben. Und das ist dann mal cool, wie der Film aufs Publikum so ein bisschen einwirkt und dann bei was die anderen lachen und so weiter. Und es war schon echt cool, mit so einem aufgeweckten Publikum dann den Film anzugucken. Und ja, zur gleichen Zeit, als der Film lief, war noch ein Detective Conan Fan-Treffen, zu dem bin ich dann nicht erschienen, weil der Film mir war mir wichtiger. Und obwohl ich den schon ein paar Mal angeschaut habe zuvor und Das haben die dann ja wohl schlecht gelegt mit dem Treffen, wenn da gleichzeitig der Conan-Film lief. Da hätten die ja anders machen müssen. Also ja das klar, ich sieht denke man auch, nur dass zwei es. Detektiv. Ich meine, es gibt ja nur zwei Detektiv Conan-Sachen da, glaube ich, oder so. Oder nehme ich mal an, dass es da nicht so viele gab. Dann können die jetzt ja nicht diese zwei Sachen, die dann da zu machen sind, einfach auf den gleichen Termin legen. Das ist ja Schwachsinn. Also. Naja, aber anscheinend hat das Treffen gar nicht stattgefunden. Also auf Animex habe ich dann keine Antwort mehr bekommen, dass der Termin schlecht war. Also ich denke mal, das sind eins der vielen Animex-Treffen, die online also organisiert worden sind, aber nicht stattgefunden haben am Ende. Und als Location wurde Wiese angegeben und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Die Wiese außerhalb der Konichi ist so riesig und die Wiese ist voller Cosplayer überall. Ein Treffen dazu Organisation ohne genaue Ortsangabe ist Selbstmord, weil du findest da nie, findest da andere Gruppe nicht. Das geht nicht, weil das schon das so groß ist und da sehr viel Cosplayer sind in diesem Park da, wo sich die meisten treffen und da muss man schon genauere Angabe machen und so viele Cosplayer, das ist einfach nur krass, einfach mal zu sehen. Wenn man auf der erste Mal auf der Konichi ist, dann ist es einfach nur wow, es geht hier ab. Und ja, ansonsten Programm waren noch einige, naja, Go-Turniere zum Beispiel waren da. Oh, Ja, eben, weiß nicht, Cosplay-Wettbewerbe, was weiß ich alles am Programm. Und ja, und was habe ich mir gekauft? Ich habe mir einen Death Note Geldbeutel gekauft und ich habe mir einen Code Geass Kalender gekauft. Ansonsten habe ich noch, wie ich vorhin schon gesagt habe, Poster mitgenommen. Vier Stück habe ich mitgenommen. In die Professor Layton Poster, die sind richtig groß. Ich glaube, das ist sogar A1, A0. A0, A0 soll das sein. Ja, ist Habe ich A0. im Internet gelesen. Ja, das wird so richtig geschrieben dann. Und da muss ich hier noch eins verschicken. Also es wird auch eine Herausforderung, weil das ist schon groß. Also ich weiß nicht, wie ich das an die Wand hängt, dann nimmt das schon ziemlich viel Platz ein. Und ja, und da habe ich vier Stück mitgenommen eben. Und dann gab es noch so Buttons kostenlose bei KC von Professor Layden. Und ja, war schon cool insgesamt, die Veranstaltung. Ich denke mal, nächstes Jahr werde ich mehrere Tage hingehen. Also ich glaube, das lohnt sich schon dann am Ende, aber nur rumlaufen und kaufen geht natürlich nicht. Also da muss man dann schon Treffen organisieren dort und so weiter, weil sonst ist es langweilig dann irgendwann mal. Weil das Programm jetzt nicht so viel ausfüllt und nicht so interessant ist durchgehend. Und naja. Also Otaku ich habe auch. Times habe ich. Ich habe noch Also ich unsere habe nicht. Partner Otaku Times gesehen. Die sind nämlich rein. Die haben nämlich den Raum aufgemacht, da ist so Licht reinkommen in diesen Raum, wo der Con Film 13 gelaufen ist. Da haben die dann sind die reingeplatzt, ja. Haben auf den Bildschirm geschaut und sind dann wieder rausgegangen. Hallo! Skandal, noch ein Skandal hier, wir decken auf. Ja, Conan Cast hier Also. ermittelt. Die waren mal unsere Partnerseite. Nee, Scherz, ist natürlich. Nee, aber ich denke mal, die haben was anderes gesucht. Also, die waren jetzt nicht da, die haben nicht geschaut, als würden sie das nicht mögen oder so. Aber die sind rausgegangen, auf jeden Fall mit ihren T-Shirts. Und ich bin dann natürlich nicht hinterhergelaufen, wollte mich mit denen unterhalten oder sowas, sondern wenn sie es nicht können mögen, dann. Naja. Nee, passt. Also ich kann ja nochmal sagen, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch zur Konichi kommen oder es versuchen und natürlich auch zur Animagic. Da habe ich ja dieses Jahr beides verpasst. Ich werde mal gucken, was ich dann nächstes Jahr machen kann. Und habe auf jeden Fall vor, da auch mal zu kommen und mir dann den 14. Kinofilm mit Christian und so gemeinsam anzugucken. Das ist dann, ich hoffe mal, den gibt es dann da schon. Und ich habe auch nochmal eine Frage wegen des Code Geass-Kalenders. Ist das die deutsche Version davon? Irgendwie haben die bei Kase ja geschrieben, dass sie mal welche bringen wollten. Sind die schon raus? Die deutschen Kalender Diese da? Kalender, das sind die von KC, das sind wirklich die gab es irgendwie noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt im Internet zu kaufen und bei Amazon gibt es immer noch nicht. Und den gab es dann exklusiv eben auf der Messe das erste Mal, genauso wie den Bleach-Kalender. Und ich musste erst nachfragen an dem Stand, dann haben die erst ausgepackt eben am Samstagnachmittag. Also die hatten nur einen Beach-Kalender draußen und ich habe dann eben nachgefragt, ob die den vielleicht schon haben und dann haben sie erst die Kiste geholt und aufgeschnitten erst vor meinen Augen und es war dann quasi frisch. Ich glaube, ich habe den sogar als erstes gekauft dann dort. Exklusiv hier. Und wie viel hat er gekostet? 10 € und normal kostet der 12,50 oder 13,50 oder irgendwie sowas und also sogar günstiger. Mann, oh Mann, ganz schön happig. Da hast du natürlich gleich deinen Death Note Geldbeutel gezückt und dann, oder wie war das? Nee, also den Death Note Geldbeutel hatte ich noch nicht befüllt zu diesem Zeitpunkt, also da hatte ich noch mal. Ja. Aber ist schon echt cool und da müsst ihr nächstes Jahr auch dabei sein. Und Definitiv. Ja, ich denke, ich komme nächstes Jahr auch. Hatte dieses Jahr leider zu wenig Zeit und zu wenig Geld. Ja, das ist aber bei Schülern so ein generelles Problem. Ich bin chronisch pleite. Da kann ich auch nichts für. Ja, Naja, okay. eigentlich doch, aber egal. Okay, mit wenig Geld ist es nicht zu empfehlen, den Eintrittspreis, sondern der Tages, also wo ich dort die Karte gekauft habe, die hat 35 € gekostet, also nicht reserviert und so davor. Aber ich kann zum Beispiel Leute beruhigen, die nicht sofort Tickets reservieren oder so oder nicht können, weil sie nicht wissen, ob sie hingehen. Also dort gibt es immer Tickets und ist eigentlich, ich denke mal, es geht gar nicht, dass du kein Ticket dort bekommst. Also, weil im Vorhinein war schon. Aber 35 € ist das nicht ein bisschen hoch? Ich meine, man geht da ja rein und kauft sich ja noch die ganzen Krams da. Da ist ja irgendwie, also. Ja, also eigentlich, also ich finde immer, dass eine Messe nicht durch die Besucher finanziert werden soll, sondern durch die Aussteller eigentlich. Aber dort ist halt ein Problem, dass in der Anime-Szene anscheinend nicht so viel Geld zu holen ist bei den Ausstellern eben, dass man da nicht so horrende Preise verlangen kann, zum Beispiel wie auf der Gamescom, weil da werden ja die Aussteller abgezogen und nicht die kommen. Und ja, das ist leider das so das Problem bei Anime und Manga, dass es eben Spartenprodukte sind und dann eben leider nicht so viel Geld zu holen ist bei den Ausstellern und ja, und der Verein möchte sich natürlich auch eine goldene Nase verdienen dadurch und erstmal viel finanzieren Animex und das ist auch viel Aufwand und zum Beispiel die lassen ja auch Prominente, ja so Livia war ja ganz prominent dort, so eine Sängerin oder was weiß ich. Und Ganz prominent. ja, soll prominent sein, also auf jeden Fall. Die war Wie eben heißt da. die? Olivia, irgendwie sowas. Nie Oliva. gehört. Ja, ich auch noch nie gehört. Auf jeden Fall, die war nämlich stark beworben und anscheinend da Leute aus Japan einfliegen lassen, ist natürlich ein bisschen teuer von den Flugkosten und die werden nämlich auch nicht für ein paar Euro hierher auftauchen und mal kurz auf der Bühne rumspringen und das geht natürlich nicht. Und, aber es war natürlich auch Bühnenprogramm da und so weiter, aber ob das natürlich 35 € rechtfertigt, Vieles sind natürlich für einen Tag dann natürlich zu sagen, 35 €, das ist natürlich krass. Also da Gamescom, wenn ich denke, da waren 27 €, konnte noch in einem riesen Verbundskreis rumfahren, gerade ist mit dem Öffentlichen, und das für 3 Tage dann geiles Ticket. Also das sind Preisunterschiede, das ist schon happig. Ja, also wenn ich dann auch mit der Bahn hinfahre, dann kostet mich das auch nochmal 40 € dazu und dann noch 35 oder im Idealfall 40 € und dann noch 35 € drauf. Also das ist schon, da bist du an einem Tag schon richtig viel Geld los. Und Und wenn dann du noch, dann. was du dir da alles kaufst. Du gehst da ja nicht Ja, umsonst muss hin. ich auch sagen. Also ich bin ja nicht nur da, um da rumzulaufen. Ich will mir auch was holen, vielleicht irgendwas Exklusives, so wie Christian, so irgendwelche Kalender oder so. Also das sind auch schon mein Ziel. Natürlich nicht jetzt die DVDs, die ich woanders günstiger bekomme oder was ich was. Also ja, aber da ist man schon richtig viel Geld los, würde ich mal sagen. Da Das habe ich sollte einen man sich schon Vorteil. überlegen. Ich wohne in Hessen. Das ist in Kassel. Ich kann nur Nahverkehr fahren. Ja, und zudem will ich auch noch sagen, die DVDs waren deutlich teurer als im Internet. Also wir haben uns, also ich habe da wirklich gar keine DVD gekauft. Eigentlich wollte ich wirklich eine kaufen, als ich hingegangen bin, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht entweder gleich mit dem Internet oder ein bisschen drunter. Aber gar nichts war es, das war sogar teurer und ich habe dann den Typen von Kassel, der auch in Facebook schreibt, mal drauf angesprochen und der meinte, ich soll mich bei seinem Chef beschweren. Ja, also ich würde mal sagen, wegen der Zeit sollten wir es hier vielleicht langsam mal Ja, aber der Cast war ziemlich kurz, das passt schon. ja, ich meine, Und wir haben jetzt also fast wenn, 40 also Minuten wir sind gequatscht. bisher 40 Minuten am Aufnehmen, das ist nicht viel. Ja, also man muss wirklich Geld einplanen, wenn man hingeht. Also für die Zuschauer auch so als Tipp, wenn ihr nächstes Mal hin wollt, also das seid ihr bestimmt schon, also wenn ihr lange Anreise habt und mit der Bahn fahrt und so weiter, dann seid ihr bestimmt schon, und wenn ihr was kauft, dann seid ihr bestimmt schon 120, 130 Euro los. Und dann Also. auf jeden Fall, wenn ihr kommen wollt, auch 3 Monate vorher buchen, wenn die Bahn ihre Preise da freigibt, damit man da die billigsten Tickets bekommt. Sonst zahlt man sich am Ende noch dumm und dämlich. Das habe ich jetzt bei der Frankfurter Buchmesse wieder Na, gemerkt. Verkehr! Ja, da kommst du ja viel zu spät an. Geht ja auch nicht. Und dann musst du da Also wahrscheinlich mein übernachten Ticket. oder so. Also wir haben hier Bahnkarte, ich und Philipp, wir haben da immer noch ein bisschen Vorteil. Juhu! Und Frankfurter Buchmesse, ich weiß nicht, hin kostet 14, zurück 14. Hoffentlich bleibt es auch noch so, weil ich habe jetzt immer noch nicht gekauft und die Frankfurter Buchmesse ist bald. Also ich muss dann wirklich langsam ranhalten. Aber selbst im Ah, Normalpreis darauf kostet. freue ich mich, direkt bei mir in der Nähe. Bei mir kostet es aber auch Normalpreis nur 32 in Anführungszeichen einfach, und das ist eigentlich schon recht wenig, wenn man denkt. Also finde ich jetzt irgendwie. Na, ich hab für hin und zurück zusammen 70 bezahlt, also das ist auch schon. Ich bin da ein bisschen zu spät gekommen, habe fast das Doppelte vom möglichen Tiefpreis da bezahlt. Also das ist. Hättest du nicht irgendwie ein Ticket nehmen können, was irgendwie ein bisschen schlechter ist von der Fahrzeit oder ein bisschen oder einmal mehr umsteigen oder sowas? Weil normalerweise nimmt Ja, man halt. ich bin ja schon abends um 23 Uhr da, also da ist ja, also am Freitag, da ist ja nicht viel. Ich will jetzt nicht die ganze Nacht fahren, also ich bin ja 6 Stunden unterwegs sowieso, also naja. Ja, dann sehen wir mal wieder jemanden, der komplett aus dem Norden Deutschlands kommt. Ja, aber ich habe eine gute Zuganbindung, habe ich heute erfahren von Christian. Ja. Egal. Okay. Also ich würde mal sagen, wir beenden dann den Connect-Cast hiermit auch und Ich wollte noch was ich. sagen. Ja, hau rein. Übrigens an alle Abschlusswort. Zuhörer. Ich weiß nicht, ob das in News-Podcast dran kann oder nicht. Auf jeden Fall. Eigentlich hat nämlich der Schreibwettbewerb angefangen und das wollte ich eigentlich sagen. Das machen wir nächste Woche noch im News-Podcast. Okay. Hast ja schon gut darauf hingeleitet. Also nächste Woche gibt es wieder einen News-Podcast, wie alle 2 Wochen. Da gehen wir nochmal ein bisschen auf die aktuellen Kapitel ein, was da mit in London jetzt los ist, mit Conan und Ran und was ich, was wer da alles ist. Und noch die aktuellen Filler kommen. Stopp mal, dein Mikro spackt gerade richtig rum. Der Filler laufen über die. Das Philipp. klingt los. Also ich werde dir angucken und dann auch. Philipp, dein Mikro, Ja. das, dich versteht man nicht. Hallo? Jetzt geht's. Ja. Ja, es wird dann auf jeden Fall einen Filler geben. Oder wo war ich stehen geblieben? Was habt ihr gehört? Also bis zu den Manga-Kapiteln war schon aus, also du musst eigentlich viel machen. Ja, dann berichten wir auch wieder über die aktuellen Manga-Kapitel, was Also da in ich hab London los gehört, ist. bis Kogoro als Bauer. Ist ja auch egal, es geht nächste Woche einfach um den Bauern als Kogoro und so weiter und so fort und die aktuellen Manga-Kapitel und den Schreibwettbewerb und was ich was und werdet ihr nächste Woche alle hören. Schaltet ein, kommentiert unsere Beiträge auf conancast.de, abonniert uns bei iTunes, folgt uns bei Twitter, auf Facebook. Drückt gefällt mir und was weiß ich was und ja, das war's dann eigentlich. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.